Das war Pauna in the Mix. Pauna ist bekannt von den Raw Sessions und jetzt auch Teil von Trendwende. Hey, schön, dass du bei uns bist. Ich bin super happy, bei euch hier zu sein und vielen, vielen Dank für die Einladung. Pauna, du bist, wie gesagt, Teil vom Raw Sessions Kollektiv. Was war für dich der Antrieb, diese Raw Sessions zu starten? Was möchtest du damit in der Szene bewegen? Also ich stehe einfach hinter dem Sound, den wir machen, und wir sind vier Personen im Kollektiv, bestehend aus Kaiser, Nuno und Ella. Und ich glaube, was uns wirklich verbindet, ist einfach nicht nur die Liebe zum Techno, aber die Liebe zur Musik. Und ich denke, dass wir alle einen recht anspruchsvollen Geschmack haben, was jetzt so Techno betrifft. Und das hat uns zusammengebracht. Und wir wollten einfach Veranstaltungen organisieren, wo wir diesen Sound an die Leute bringen können. Ich denke, als DJ hat man immer so zwei große Aufgaben. Einerseits natürlich die Leute zum Tanzen zu bringen, einfach eine gute Nacht ihnen zu bescheren. Und als zweites würde ich sagen, ist es auch so ein bisschen educational work, ein bisschen. Und wie unterstützt Trendwende dich und andere weibliche oder diverse KünstlerInnen in diesem Kontext? Ich würde sagen, ganz viel auch durch ihre kurative Arbeit, die sie machen. Also die Artists, die sie buchen und drauf schauen, dass da auch immer so ein Mix drinnen ist aus internationalen Artists, die einfach in der Szene schon viel beigetragen haben und die auch heute noch beitragen. Und dann einfach Artists mit lokalen Artists zusammenbringt. Und das ist einfach total wertvoll, einfach auch für beide Welten. Ja, ich denke, das machen sie einfach sehr, sehr gut. Und ich bin sehr, sehr froh, sie kennengelernt zu haben und auch Teil davon sein zu dürfen. Super. Die Blumen, die du gestreut hast, die sind angekommen bei Evi und Kai Barton, die ja hier bei uns sind seit 2 Stunden jetzt im Studio. Schön, dass ihr durchhaltet. Aber jetzt ist ja auch endlich dann der Kai dran mit einem Set. Kai, noch kurz bevor du jetzt anfängst, für uns aufzulegen. Du bist zuständig für Trendwende. Du bist morgen in Berlin bei Rave the Planet mit dabei, mit Evi natürlich gemeinsam. Und du hast auch noch dieses Projekt Connect. Genau. Worüber möchtest du uns jetzt als erstes erzählen? Ich glaube, also wir können schon mit Trendwende und Connect anfangen. Ja. Also zunächst mal Trendwende, das sind immer Evi und ich, auch wenn je nach Projekt ich da vielleicht etwas vordergründiger scheine. Das liegt einfach daran, weil Evi einen ziemlich anspruchsvollen Job hat und jetzt auch nicht immer Zeit, sich darum zu kümmern. Und bei uns läuft das ja leider alles noch so ein bisschen nebenbei, obwohl wir natürlich uns schon wünschen würden, dass es irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Platz einnimmt. Aber dafür müsste natürlich das Ganze sich auch tragen. Und da sind wir bei dem leidigen Thema Kultur und Finanzierung. Denn Kultur darf zwar viel können, aber darf nach Möglichkeit oder sollte nie was kosten, und es gibt halt sehr wenig Fördermittel dafür und Töpfe. Und wie schafft ihr es, trotz begrenzter finanzieller Mittel internationale Acts und lokale Künstlerinnen zusammenzubringen? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das wurde ich schon mal gefragt. Mit viel Passion und Durchhaltevermögen und ja, vielen persönlichen Einsatz und viel Musik hören, viel zusammenbringen und den Sound bringen, den wir ganz extrem vermissen. Mit dem Sound mischen, den wir hier haben, den wir hier lieben. Und so kommt dann eine Veranstaltung zustande mit Herz und Haltung. Ja, und ihr legt ja auch Wert darauf, dass der Sound im Vordergrund steht und nicht Social Media Hypes. Und das ist ja auch besonders schwierig in der heutigen Musiklandschaft, oder? Oh ja, oh ja. Also ich glaube, dieses ganze Projekt Trendwende und unsere Veranstaltungsreihe Connect, die da dranhängt, die im Prinzip widerspiegeln soll, eben Sachen, die sich verbinden, in dem Fall Clubs, Kultur und verschiedene Artists aus im besten Fall verschiedenen Ländern und lokalen Artists in Wien. Das ist der Hintergrund. Also das ganze Projekt oder diese ganzen Sachen, die wir machen, das ist einfach ganz viel Idealismus mit drin auch. Ne? Ohne diesen Idealismus und diese Ideale, die wir da sehen im Kuratieren oder überhaupt in der Frage, was ist eigentlich Kunst, was hat kulturellen Anspruch, was ist ein bisschen deeper und wen kann man dafür integrieren, also sowohl auf natürlich Seiten der Künstlerinnen, aber auch Gästinnen ist auch wichtig. Also das ist ganz klar Idealismus. Und irgendjemand muss es machen, aus meiner Sicht. Dann ist es auch schön, dass du heute hier mal auch als DJ bei uns bist und nicht nur als idealistischer Kurator, sondern jetzt einmal wirklich in the mix. Kai Barton, was hast denn du mitgebracht heute? Ja, es ist ein bisschen auf und ab. Also die Alex hat, Entschuldigung, Pauna. Beides okay. Beides okay, genau. Er hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Also wir kommen auch so aus dieser Detroit-Techno-Ecke und sind keine Berlinerinnen, aber wir haben eine sehr enge Verbindung zu Berlin. Jetzt nicht nur wegen Wraith the Planet, auch schon viel, also lange davor. Und das ist der Sound, der mich geprägt hat, der mich immer fasziniert hat. Und das Set, das geht ein bisschen in die Richtung, nicht so sehr, denn ich habe zwischendurch ein paar Überraschungen eingebaut, die dann eher so in die, ich würde sagen, Chicago-House-Ecke abdriften. Und es sind auch noch ein paar Breaks mit drin, weil ich einfach ab und zu mal dieses nicht immer alles irgendwie auf die Eins und vier Viertel, das, es macht auch mal Spaß, wenn man zwischendurch mal ein bisschen was anderes hat. Aber dafür kennt man mich auch, ne? Weil mag es eigentlich nicht, wenn ich jetzt irgendwo zwei Stunden spiele, dass es immer sehr uniform ist, sondern ich mag halt ganz gerne ab und zu mal was einbauen, was ein bisschen nicht zu sehr rauskatapultiert, aber dass man denkt, oh, sehr spannend. Ja. Einen Aufweckt. So ein bisschen, ja, genau. Super, dann jetzt eine Stunde lang Kai Barton in the Mix. Viel Spaß.